Harmonika, alles tanzt wie verrückt. Jeder ist mal ganz entzückt. So wundervoll, wundervoll, wundervoll spielt die Melanie und macht die Männer toll. Wie das wohl ist, wenn mich hier im Mund mal fühlt, wie leicht.